Ja, meine Liebe, komm nur. Androklos, ich gehe keinen Schritt weiter. Und fang nicht wieder an, meine liebe Megera. Wie kannst du nur alle 2 Meilen stehen bleiben und sagen, dass du keinen Schritt mehr gehen willst? Was soll das? Wir müssen vor Einbruch der Nacht das nächste Dorf erreichen. In diesem Walde gibt es wilde Tiere. Löwen, sagt man. Ich glaube kein Wort davon. Du drohst mir immer mit wilden Tieren, um mich vorwärts zu jagen, wenn ich kaum mehr einen Fuß vor den anderen setzen kann. Wir haben nur noch keinen einzigen Löwen gesehen. Möchtest du denn einen sehen, meine liebe Megera? Du bist du. Dir ist einerlei, wie müde ich bin oder was aus mir wird. Du denkst nur an dich, dich, dich, dich, immer nur an dich. Wir alle müssen gelegentlich an uns selbst denken, liebes Kind. Ein Mann sollte manchmal an seine Frau denken. Ja, manchmal kann er nicht umhin, an sie zu denken, meine liebe Megera. Du sorgst dafür, dass ich recht viel an dich denke. Ich tadle dich deshalb nicht. Mich tadeln, du, das fehlte gerade noch. Ist es meine Schuld, dass ich mit dir verheiratet bin? Nein, mein Kind, das ist meine Schuld. Sehr nett, was du mir da sagst. Bist du mit mir nicht glücklich? Ich beklage mich nicht, mein Schatz. Du solltest dich schämen. Das tue ich auch. Nein, das tust du nicht. Du rühmst dich? In welcher Hinsicht, mein Schatz? In jeder Hinsicht. Du hast mich zur Sklavin und dich hast du zum Gespött gemacht. Das ist nicht recht. Du hast mich in den Ruf eines Zankteufels gebracht, mit deinem milden Wesen und deiner Art zu sprechen, als ob nicht einmal Butter in deinem Mund zerfließen könnte. Nur weil ich wie ein großes, starkes Weib aussehe und ein gutes Herz habe und ein bisschen hastig bin und weil du mich immer zu Dingen verleitest, die ich hinterher bedauere. Darum sagen die Leute, armer Mann, was für ein Leben bereitet ihm seine Frau. Oh, wenn die nur wüssten. Und du glaubst, dass ich nichts weiß? Aber ich weiß es doch. Ja? Ja, ich weiß. Ja, mein Schatz, ich weiß, dass du weißt. Warum bist du mir dann kein guter Gatte und behandelst mich anständig? Was soll ich tun, mein Schatz? Was du tun sollst? Du sollst zu deiner Pflicht und in deine Heimat und zu deinen Freunden zurückkehren und den Göttern opfern, wie alle anständigen Menschen. Anstatt als schmutziger, verrufener, gotteslästernder Atheist von Heim und Herd gejagt zu werden. Ich bin kein Atheist, mein Schatz, ich bin ein Christ. Ist das nicht 10-mal schlimmer? Jeder weiß doch, dass die Christen die Niedrigsten der Niedrigen sind. Genau wie wir, mein Schatz. Oh, untersteh dich, mich mit solchem Pack zu vergleichen. Mein Vater besaß ein eigenes Wirtshaus. Und es war ein schlimmer Tag für mich, als du zum ersten Mal zu uns in die Schenke kamst, um zu trinken. Ich gebe zu, dass ich dem Trunke verfallen war, liebes Kind. Aber ich habe mir es abgewöhnt, als ich Christ wurde. Wärst du doch nur ein Trunkenbold geblieben. Ich kann einem Menschen verzeihen, der dem Trunk ergeben ist. Aber ich kann es nicht verwinden, dass du dem Christentum verfallen bist. Und was ja noch viel schlimmer ist, den Tieren. Wie kann denn eine Frau ihr Haus reinhalten, wenn du jede verlaufene Katze, jeden verlaufenden Köter und jede lahme Ente aus der ganzen Umgegend ins Haus bringst? Du hast mir das Brot vom Munde weggenommen, um diese Tiere zu füttern. Nur wenn sie hungrig waren. Und du zu dick wurdest, liebes Kind. Ja, ja, ja, beleidig mich nur immer zu. Oh, ich werde das jetzt keinen Augenblick länger mehr dulden. Du hast dich zu diesen niedrigen, verblödeten Bestien gesetzt und mit ihnen stundenlang geplaudert, während du für mich kein einziges Wort hattest. Die haben mir nie geantwortet, mein Schatz. Oh. Komm, gehen wir jetzt weiter. Wenn dir die Tiere lieber sind als deine eigene Frau, dann kannst du ja mit ihnen hier im Walde hausen. Ich habe sie und dich satt. Ich kehre um und gehe nach Hause. Nein, mein Schatz, ärgere dich nicht. Wir können nicht zurück. Wir haben alles verkauft und müssten verhungern. Und ich würde nach Rom geschickt und den Löwen vorgeworfen. Das geschehe dir ganz recht. Ich wünsche den Löwen viel Vergnügen mit dir. Wirst du mir jetzt aus dem Weg gehen und mich nach Haus lassen? Nein, liebes Kind. Dann laufe ich mitten durch den Wald. Und wenn ich von den wilden Tieren aufgefressen werde, dann wirst du schon einsehen, was für ein Weib du verloren hast. Oh, oh, Andi, Andi! Was gibt's, mein Schatz? Was ist geschehen? Da, da. Nein, nein, Andi, du wirst zerrissen werden. Komm zurück! Hast du gesehen? Ein Löwe. Die Götter haben ihn gesandt zur Strafe dafür, dass du Christ geworden bist. Führe mich fort, Andi. Rette mich. Maggie, für dich gibt es nur eine einzige Rettung. Er wird ungefähr 20 Minuten brauchen, um mich aufzufressen. Ich bin ziemlich sehnig und zäh. Und du brauchst weniger als 20 Minuten, um zu entfliehen. Oh, sprich nicht von auffressen. Komm meiner Frau nicht nah! Hörst du? Maggie, lauf! Lauf, wenn dir dein Leben lieb ist! Wenn ich ihn aus den Augen lasse, ist alles aus. Oh, er ist lahm, der arme Kerl. Er hat einen Dorn in der Pfote. Einen fürchterlich großen Dorn. Oh, armer alter Kerl, hat einen riesengroßen Dorn in sein Tazi-Prazi gekriegt, hat ihn so krank gemacht, dass er nicht mal einen netten kleinen Christen zum Frühstück fressen kann. Oh, der nette kleine Christ wird ihm den Dorn herausziehen und dann wird er den netten kleinen Christen fressen können und sein dickes Weibilei dazu. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jetzt aber nicht beißen, nicht kratzen. Nicht einmal, wenn es ein ganz kleines bisschen weh tut. Na, jetzt mach mal schön Sammetpfoten. Ja, so ist recht. Sachte, oh, hat der schlimme, grausame kleine Christenmensch der kranken Pfote wehgetan. Nur noch einen kleinen Ruck und alles ist vorbei. Nur noch einen ganz kleinen, kleinen, sanften Ruck. Und du wirst von da ab immer glücklich sein können. Oh, du darfst deinen guten, netten Arzt, deinen liebevollen Pfleger nicht erschrecken. Das hat ja gar nicht wehgetan, nicht ein bisschen. Nur noch einen kleinen Ruck, bloß um zu zeigen, wie anders der tapfere große Löwe Schmerzen ertragen kann, als der kleine Schreihals von Christenmensch. Hopp, hopp, da ist er. Jetzt ist er heraus. So, jetzt lecke deine Pfote, ja, um die hässliche Entzündung loszuwerden. Schau, so, so. Ja, ein kluger kleiner Löwepöbel. Versteht seinen alten Freund Andimandi sehr gut. Ja, komm, gib Andimandi jetzt einen Kuss. Ah, sehr schön. Au, au, au, Sammetpfoten, Sammetpfoten. So, so ist recht. So darfst du deinen Freund Andimandi umarmen. Ja, du bist ein guter Löwepöbel. Andimandi tanzt auch mit dir einen Walzer-Balzer. Ja. Oh, du Feigling. Mit mir hast du jahrelang nicht getanzt. Und jetzt tanzt du mit einer großen, hässlichen Bestie, die du ja vor 10 Minuten noch nicht einmal gekannt hast und die deine eigene Frau auffressen wollte. Du Feigling! Feigling! Feigling! Thank you. So, ihr Christen, wir sind in Rom. Und nun lasst euren Blödsinn, der Hauptmann kommt. Benehmt euch anständig, gesungen wird nicht. Seht respektvoll drein und ernst, wenn ihr dazu fähig seid. Seht dieses große Gebäude dort drüben. Das ist das Kolosseum. Dort werdet ihr bald den Löwen vorgeworfen werden oder gegen die Gladiatoren kämpfen müssen. Denkt daran, das wird euch helfen, euch von dem Hauptmann anständig zu benehmen. Stillstand! Salute! Gott segne euch, Hauptmann. Ruhe! Centurio. Herr? Du wirst deinen Leuten einschärfen, Centurio, dass wir jetzt in Rom einziehen, dass sie sozusagen in Gegenwart des Kaisers sind. Du wirst ihnen besonders einschärfen, dass es mit der Entweihung und der Blasphemie während des Marsches christliche Hymnen zu singen ein Ende haben muss. Ich muss dich warnen, Centurio. Du hast das nicht nur erlaubt, sondern sogar mitgesungen. Die Leute marschieren besser, Herr Hauptmann. Naja, zweifellos. Deshalb wird auch eine Ausnahme gemacht, was den Marsch vorwärts christliche Soldaten betrifft. Aber der Text muss abgeändert werden in Werfet sie den Löwen vor. Ruhe! Ruhe! Was ist das für ein Benehmen? Hört man so einem Offizier zu? Das müssen wir uns jeden Tag von diesen Christen gefallen lassen. Sie lachen in einem fort und scherzen in unerhörter Weise. Das kommt daher, weil sie keine Religion haben. Aber ich glaube, der Hauptmann wollte, dass wir lachen, Centurio. Es war so komisch. Du wirst schon sehen, Lavinia, wie komisch es ist, wenn du morgen den Löwen vorgeworfen wirst. Verzeihung, Herr Hauptmann. Ruhe! Du musst deinen Leuten einschärfen, dass jetzt alle Vertraulichkeiten mit christlichen Gefangenen ein Ende haben müssen. Dass ich davon nichts mehr bemerke, während wir in der Stadt sind. Ferner befehle ich, dass christliche Gefangene von deinen Leuten in einer Art und einem Ton angesprochen werden müssen, in denen sich Abscheu und Verachtung ausdrückt. Jede Zuwiderhandlung ist ein Vergehen gegen die Disziplin. Gefangene! Gefangene! Ruhe! Ich mache euch auf die Tatsache aufmerksam, dass ihr von morgen an jeden Augenblick in den kaiserlichen Zirkus gerufen werden könnt, je nach den Bedürfnissen der Spielleiter. Ich kann euch versichern, dass ihr, da es eben an Christen fehlt, darauf gefasst sein könnt, sehr bald gerufen zu werden. Was wird mit uns geschehen, Hauptmann? Die Frauen wird man mit den wilden Tieren in die Arena führen. Die Männer, soweit sie im Alter sind, Waffen zu tragen, werden, wenn sie wollen, solche erhalten, um sich gegen die kaiserlichen Gladiatoren zu verteidigen. Hauptmann, gibt es keine Hoffnung, dass diese grausame Verfolgung... Oh, den Mund gehalten! Verfolgung! Unerhört. Verfolgung ist kein Ausdruck, der für die Handlungen des Kaisers anwendbar wäre. Der Kaiser ist der Hort des Glaubens. Wenn ihr ihn den Löwen vorwerfen wolltet, das wäre Verfolgung. Ruhe, sag ich euch, haltet Ruhe doch! Hat man jemals schon so etwas gehört? Hauptmann, wenn wir fort sind, wird niemand mehr eure Scherze würdigen können. Ich lenke die Aufmerksamkeit der weiblichen Gefangenen Lavinia auf die Tatsache, dass der Kaiser ein göttliches Wesen und ihr Vorwurf der Grausamkeit deshalb nicht nur Verrat, sondern auch Gotteslästerung ist. Ich mache ihr ferner klar, dass diese Beschuldigung unbegründet ist, da der Kaiser nicht wünscht, dass irgendein Gefangener leide. Keinem Christen kann ein Leid geschehen, außer infolge seiner eigenen Hartnäckigkeit. Den Göttern opfern ist alles, was nötig ist. Eine einfache und bequeme Zeremonie, die darin besteht, dass man eine Weihrauchprise auf den Altar wirft, worauf der Gefangene sofort in Freiheit gesetzt wird. Unter solchen Umständen habt ihr nur euren eigenen trotzigen Wahnsinn dafür verantwortlich zu machen, wenn ihr leidet. Ihr habt keinen Grund, euch über eure Behandlung zu beklagen oder den Kaiser der Grausamkeit zu beschuldigen. Jeder Christ, der in der Arena umkommt, begeht einfach Selbstmord. Hauptmann, deine Scherze sind so grimmig. Glaube nicht, dass es uns leicht fällt, zu sterben. Unser Glaube macht uns das Leben jetzt viel stärker und wunderbarer als damals, wo wir in Dunkelheit dahinschritten und nichts besaßen, wofür es sich zu leben lohnte. Der Tod ist für uns härter als für euch. Die Agonie des Märtyrers ist so bitter, wie sein Triumph herrlich ist. Ein Märtyrer, Lavinia, ist ein Narr. Dein Tod wird nichts beweisen. Warum mich dann töten? Die Wahrheit, wenn es irgendeine Wahrheit gibt, bedarf keiner Märtyrer. Nein, aber mein Glaube bedarf wie dein Schwert der Erprobung. Kannst du dein Schwert anders erproben, als indem du dein Leben daran setzest? Ich lenke die Aufmerksamkeit der weiblichen Gefangenen auf die Tatsache, dass es den Christen nicht gestattet ist, die Offiziere des Kaisers in Debatten zu ziehen und Fragen an sie zu richten, für die im militärischen Dienstreglement keine Antwort vorgesehen ist. Hauptmann, wie kannst du nur? Ich lenke die Aufmerksamkeit der weiblichen Gefangenen besonders auf die Tatsache, dass ihr von Offizieren dieses Regiments 4 angenehme Heimstätten angeboten worden sind, unter denen sie in dem Augenblick ihre Wahl treffen kann, da sie sich entschließt, zu opfern. Ich habe der Gefangenen weiter nichts zu sagen. Rührt euch! Aber bleib stehen, wo ihr steht. Centurio, du wirst hier mit deinen Leuten zur Bewachung der Gefangenen stehen bleiben, bis zur Ankunft von 3 christlichen Gefangenen, die sich in der Obhut einer Kohorte aus der 10. Legion befinden. Unter diesen Gefangenen achte besonders auf einen Waffenschmied namens Ferovius, der von gefährlichem Charakter und großer Körperkraft ist, und auf einen griechischen Schneider namens Androklus, der im Rufe eines Zauberers steht. Du wirst die 3 deinem Zug hier einreihen und mit ihnen allen zum Kolosseum marschieren, wo du sie gegen eine Bestätigung der Obhut des Gladiatorenführers übergeben wirst. Verstanden? Jawohl, Hauptmann. Abtreten. Hauptmann! Was ist, Lavinia? Hauptmann ist der Mann, der zu uns stoßen soll. Der berühmte Ferovius, der in den nördlichen Städten so wunderbare Bekehrungen erzielt hat? Ja. Er soll die Kraft eines Elefanten und das Temperament eines rasenden Stiers haben und total verrückt sein. Kein Musterchrist, wie es scheint. Du brauchst ihn nicht zu fürchten, wenn er ein Christ ist, Hauptmann. Ich will ihn in keinem Falle fürchten, Lavinia. Wie tapfer von dir, Hauptmann. Du hast recht, es war dumm von mir, das zu sagen. Lavinia, verstehen die Christen zu lieben? Ja, Hauptmann. Sie lieben selbst ihre Feinde. Ist das leicht? Sehr leicht, Hauptmann, wenn ihre Feinde so hübsch sind wie du. Lavinia, du verhöhnst mich. Dich, Hauptmann, unmöglich. Dann flirtest du mit mir, was noch schlimmer ist. Sei nicht töricht. Aber so ein hübscher Hauptmann. Unverbesserliche. Höre mich an. Die Männer, die morgen das Publikum bilden, sind die gemeinsten aller wollüstigen Männer, die gierig zusehen, wie ein schönes Weib gefoltert und Stück für Stück in Fetzen gerissen wird. Willst du dich der Vergewaltigung durch den Straßenpöbel und das Hofgesindel aussetzen? Warum willst du nicht lieber eine gütige Liebe und eine ehrenvolle Verbindung wählen? Sie können meine Seele nicht vergewaltigen. Das kann nur ich allein, indem ich falschen Göttern opfere. Dann opfere dem wahren Gotte. Was liegt an seinem Namen? Wir nennen ihn Jupiter, die Griechen nennen ihn Zeus. Nenne ihn, wie du willst. Wenn du den Weihrauch in die Altarflamme gießest, wird er dich schon verstehen. Nein, das könnte ich nicht. Es ist seltsam, Hauptmann, dass ein paar Tropfen Weihrauch so viel Unterschied machen können. Die Religion ist eine so große Angelegenheit, dass wir augenblicklich Freunde sind, wenn ich wirklich religiösen Menschen begegne. Einerlei, welchen Namen sie dem göttlichen Willen geben, der uns erschaffen hat und uns bewegt. O, glaubst du, ich würde mit dir darüber rechten, dass du Diana opferst, wenn Diana dir das bedeuten würde, was mir Christus bedeutet? Nein. Wir würden nebeneinander vor ihrem Altar niederknien wie 2 Kinder. Aber wenn Menschen, die weder an meinen Gott noch an ihren eigenen glauben, Menschen, die die Bedeutung des Wortes Religion nicht kennen, wenn solche Menschen mich vor eine Bronzestatue schleppen, dieses Symbol ihres Gotteshasses und ihrer Menschenunterdrückung, und wenn sie von mir verlangen, ich solle vor den Menschen meine Seele dafür einsetzen, dass dieser widerliche Götze Gott bedeute, das kann ich nicht. Nicht, wenn sie mir 1000 grausame Todesstrafen auferlegen. Höre, Hauptmann, hast du jemals versucht, eine Maus mit der Hand zu fangen? Es gab einmal eine liebe kleine Maus, die hervorzukommen und auf meinem Tisch zu spielen pflegte, während ich las. Ich wollte sie in die Hand nehmen und sie streicheln, aber wenn ich meine Hand nach ihr ausstreckte, zuckte sie unwillkürlich zu mir zurück. Ich fürchtete mich nicht vor der Maus, aber meine Hand weigerte sich. Meine Hand ist nicht bestimmt, eine Maus zu berühren. Nun, Hauptmann, wenn ich einen Weihrauchkrug in meine Hand nehme und ihn über dem Altarfeuer ausschütten wollte, würde meine Hand zu mir zurückzucken. Mein Körper wäre meinem Glauben treu, selbst wenn du meinen Geist verderben könntest. Und während der ganzen Zeit würde ich mehr an Diana glauben, als meine Verfolger jemals an irgendetwas glaubten. Kannst du das verstehen? Ja, das verstehe ich. Aber meine Hand würde nicht zurückzucken. Die Hand, die das Schwert hält, ist darin geübt worden, erst nach dem Siege zurückzuzucken. Würde sie nicht einmal vor dem Tode zurückzucken? Vor dem Tod am allerwenigsten. Dann darf ich auch nicht vor dem Tod zurückzucken. Ein Weib muss tapferer sein als ein Soldat. Stolzer, meinst du? Stolze? Du nennst unseren Mut stolz? Es gibt keinen Mut, es gibt nur Stolz. Ihr Christen seid die stolzesten Teufel auf Erden. Dann gebe Gott, dass mein Stolz niemals zu einem falschen Stolz werde. Ich danke dir für deinen Versuch, mich zu retten. Ich wusste, es ist zwecklos. Aber man versucht es immer wieder gegen alle Überzeugung. Regt sich etwas? Selbst in der eisernen Brust eines römischen Soldaten? Sie wird bald wieder eisern sein. Ich habe viele Frauen sterben sehen und sie nach einer Woche vergessen. Erinnere dich meine 14 Tage lang, mein Hauptmann. Ich werde dich vielleicht beobachten. Von den Himmeln aus? Täusche dich nicht, Lavinia. Es gibt für dich keine Zukunft jenseits des Grabes. Was liegt daran? Glaubst du, dass ich nur aus den Schrecknissen des Lebens in die Bequemlichkeit des Himmels fliehe? Wenn es keine Zukunft gäbe und wenn die Zukunft qualvoll wäre, ich müsste doch denselben Weg gehen. Die Hand Gottes ruht auf mir. Wir sind eben doch beide Patrizier, Lavinia, und müssen für unseren Glauben sterben. Lebe wohl. Die Kohorte von der 10. mit Gefangenen. Zwei Rotten gehen mit mir, um sie zu empfangen. Marsch! Da, Christen! Bei Jupiter, die wollen wir necken. Ein schreckliches Gezücht. Wenn du sie so gut kenntest wie ich, würdest du sie nicht necken wollen. Überlass sie den Löwen. Schau nur, dieses Weib hat eine Figur. Sei vorsichtig, Lentulus. Psst. Hey du, Christin, hältst du die andere Wange hin, wenn man dich auf die eine küsst? Wie? Ich meine, hältst du die andere Wange hin, wenn man dich auf die eine küsst, bezaubernde Christin? Sei nicht töricht. Ich sagte dir doch. Bitte verbiete deinem Freund, sich vor den Soldaten wie ein Lümmel zu benehmen. Wie sollen sie den Patriziern gehorchen und sie achten, wenn sie sehen, dass sie sich wie Straßenjungen aufführen? Nimm dich zusammen, Mensch. Behandle mich mit Achtung. Wofür hältst du mich? Schau, weißt du, ich... Unsinn! Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Du hast nicht viel aus ihr herausgebracht. Ich sagte dir doch, sie sind ein Gezücht. Mutiges kleines Mädel. Sie glaubt wohl, mir sei etwas an ihr gelegen. Sieh da, Metellus, da bringen sie noch mehr. Der eine ist ja ein wahrer Recke. Da, und guck dir den kleinen Winzigen an. Abteilung! Ab! Da hast du ein paar Kameraden, Lavinia. Diese Handvoll da ist Ferrovius, von dem du so viel sprichst. Was? Ich? Eine Handvoll. Bedenke jetzt, dass du ein Christ bist und dass du Böses mit Guten vergelten musst. Oh ja, führe mich nicht in Versuchung, führe mich nicht in Versuchung. So muss man das machen, um mit denen fertig zu werden. Großartig, köstlich. Und dieses Bürschchen da ist ein Zauberer. Ein griechischer Schneider und ein wirklicher Zauberer noch dazu. Stellt euch vor, die 10. marschiert mit einem Leoparden an der Spitze. Er hat aus dem Leoparden ein Schoßhündchen gemacht. Und jetzt weint er, weil er von ihm getrennt wurde. Nicht wahr, Alter? Nun beruhige dich. Wir marschieren mit einem Ziegenbock, der 2 Leoparden getötet und einen Truthahn aufgefressen hat. Du kannst ihn, wenn du willst, als Schoßhündchen haben. Ich danke dir. Und dieser schmutzige Hund, Spindo heißt er, das ist ein echter Christ. Er zerstört die Tempel, jawohl. Er zerbricht alles und betrinkt sich, jawohl. Er stiehlt die goldenen Gefäße, jawohl. Er vergewaltigt die Priesterin, jawohl. Da, du Schwein! Mit Leuten deiner Sorte ist es ein Vergnügen, seine Pflicht zu tun. So ist's recht. Wirk mich, schlag mich, stoß mich und beschimpf mich. Unser Herr wird geschlagen und beschimpft. Das ist mein Weg in den Himmel. Jeder Märtyrer kommt in den Himmel, einerlei, was er begangen hat. So ist es, nicht wahr, Bruder? Na, wenn du in den Himmel kommst, dann will ich nicht hineinkommen. Ich möchte mich mit dir nicht sehen lassen. Gut. Der Große da, ist das einer von den Burschen, die andere Backe hinstrecken, Centurio? Ja, Herr. Das ist auch dein Glück, Herr, falls du dir Freiheiten mit ihm herausnehmen willst. Du reichst die andere Backe da, wenn du auf die eine geschlagen wirst, wie ich höre. Ja. Bei Gottes Gnaden. Jetzt tue ich das. Natürlich nicht, weil du ein Feigling bist, sondern aus reiner Frömmigkeit. Ich fürchte Gott mehr als die Menschen. Ich versuche es wenigstens. Das wollen wir sehen. Da! Hier. Die andere. Weißt du, ich würde mich schämen, wenn ich mich so schlagen ließe und es so ergeben hinnehme. Aber ich bin kein Christ. Ich bin ein Mann. Ich bin nicht immer glaubensstark gewesen. Der erste Mann, der mich geschlagen hat, wie eben du, war stärker als du. Ach, ich kam in Versuchung und erlag ihr. Damals kostete ich zum ersten Male bittere Scham. Ich hatte keinen glücklichen Augenblick mehr, bis ich niedergekniet war und an seinem Bett im Spital seine Verzeihung erbeten hatte. Aber jetzt habe ich widerstehen gelernt mit einer Kraft, die nicht mein eigen ist. Jetzt schäme ich mich weder noch zürnig. Also denn, guten Abend. Oh, bleib doch hier. Ah. Verhärte dein Herz nicht, junger Mann. Komm und versuche es selbst, ob unser Weg nicht besser ist als der deine. Ich werde dich jetzt auf die eine Backe schlagen und du wirst mir die andere reichen und lernen, um wie vieles wohler du dich dann fühlen wirst, wenn du den Zornesausbrüchen nicht nachgibst. Lass mich los! Centurio, ich bitte dich, hilf mir! Du hast es so gewollt, Herr. Mich geht das nichts an. Es war nur ein kleiner Scherz. Glaube mir, ich hab's nicht bös gemeint. Oh, Mut, Freund, Mut! Ich mag deinem Leib einen Augenblick lang wehtun, aber deine Seele wird sich des Sieges freuen, den der Geist über das Fleisch davon trug. Sachte, Ferrovius, sachte. Dem letzten Mann, den du schlugst, hast du die Kinnlade in zwei geschlagen. Ja, aber ich rettete seine Seele. Was liegt dann an einem zweigeschlagenen Kinnlade? Rühr mich nicht an! Hörst du? Das Gesetz! Das Gesetz wird mich morgen den Löwen vorwerfen. Was könnte es Schlimmeres tun, wenn ich dich erschlüge? Oh komm, bete um Kraft und sie wird dir verliehen werden. Lass mich gehen. Deine Religion verbietet dir, mich zu schlagen. Im Gegenteil, sie befiehlt mir, dich zu schlagen. Wie könntest du mir die andere Backe reichen, wenn ich dich nicht zuvor auf die eine schlage? Aber ich bin jetzt schon davon überzeugt, dass das ganz richtig ist, was du sagst. Ich bitte dich dafür um Entschuldigung, dass ich dich geschlagen habe. Mein Sohn. Ach, habe ich dein Herz besänftigt. Ist die gute Saat auf einen fruchtbaren Boden gefallen? Ja. Wandeln deine Füße jetzt einen besseren Pfad. Ja, es ist sehr viel Wahres an dem, was du sagst. Oh, so folge uns, komm zu den Löwen. Komm zu Leid und Tod. Oh, Mutter, hilf mir. Mutter, hilf mir. Diese Tränen werden deine Seele netzen und gute Früchte zeitigen, mein Sohn. Gott hat meine Mühe hoch gesegnet. Soll ich dir ein Wunder berichten? Nein. Ja, ein Wunder, das ich in Kappadokia vollbrachte. Ein junger Mann, genauso einer wie du, mit goldenem Haar wie das deine, verhöhnte und schlug mich genauso wie du mich verhöhnt und geschlagen hast. Ich blieb die ganze Nacht wach mit diesem Jüngling und kämpfte um seine Seele. Und des Morgens war er nicht nur ein Christ, sondern sein Haar war so weiß wie der Schnee. Oh, da. Da führt ihn hinweg. Er ist ohnmächtig. Der Geist hat ihn überwältigt, den armen Jungen. Führt ihn sanft nach Hause und überlasset alles andere dem Himmel. Gewiss, Herr. Guten Abend, Herr. Der Segen des Himmels über dich und über ihn. So also bekehrst du die Menschen, Ferrovius. Ja. Auf meinem Werke lag ein Segen, trotz meiner Wertlosigkeit und meiner Rückfälle, die mein böses, teuflisches Temperament verschuldete. Hier, dieser Mann hier... Klopf mich nicht auf den Rücken, Bruder. Sie weiß, dass du mich meinst. Ach, wie gerne wäre ich doch schwach wie unser Bruder Androklus. Dann wäre ich vielleicht demütig und sanft wie er. Und doch scheint eine besondere Vorsehung dafür zu sorgen, dass meine Prüfungen geringer sind als die seinigen. Man erzählt mir, dass die Menge tobt und die Brüder schmäht und steinigt. Aber wenn ich komme, da hat es mit all dem ein Ende. Mein Einfluss beruhigt die Leidenschaften des Pöbels. Die Leute hören mir ruhig zu. Und die Ungläubigen werden oft bekehrt, wenn wir uns von Herz zu Herzen aussprechen können. Ich fühle mich täglich glücklicher und vertrauensvoller. Tag für Tag schwindet die Last der großen Angst. Die große Angst? Was ist das? Na siehst du, Schwester, er ist seiner nie ganz sicher. Nimm an, dass in der Arena einer von den Gladiatoren, die ihn bekämpfen sollen, im letzten Augenblick irgendetwas sagt, was ihn ärgert. Er könnte sich vergessen und den Gladiator hinauswerfen. Ja. Das wäre herrlich. Was? Oh, Schwester. Herrlich? Wenn ich meinen Herrn verriete wie Petrus? Herrlich, wenn ich mich wie ein gemeiner Schurke am Tage meiner Prüfung benehme? Weib, du bist keine Christin. Du weißt, Ferovius, dass ich nicht immer eine Christin bin. Ich glaube, das ist niemand. Es gibt Augenblicke, in denen ich mein ganzes Christentum vergesse und etwas ganz von selbst aus mir hervorbricht, wie vorhin. Was liegt daran? Wenn du in der Arena stirbst, wirst du eine Märtyrerin sein. Ja. Und alle Märtyrer kommen in den Himmel. Einerlei, was sie verbrochen haben. So ist es, nicht wahr, Ferovius? Ja, Spinto, so ist es, wenn wir bis zum Ende treu bleiben. Ich bin nicht so sicher. Sag das nicht, das ist Gotteslästerung. Sprich nicht so, sag ich dir. Wir werden erlöst werden, einerlei, was wir tun. Vielleicht werdet ihr Männer alle tapfer und im Triumph in den Himmel einziehen, erhobenen Hauptes und umtönt von goldenen Trompeten. Aber ich bin gewiss, dass ich mich nur nach sehr langem Betteln werde hineinzwängen dürfen. Ich bin nicht immer gut. Ich habe nur gute Augenblicke. Weib, du sprichst Unsinn. Ich sage dir, das Martyrium tilgt alle Schuld und Sünde. Na, wir wollen es hoffen, Bruder, um deinetwillen. Du hast ein lustiges Leben geführt mit deinen Tempelzerstörungen, nicht wahr? Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, dass der Himmel für einen Menschen deines Temperaments sehr langweilig sein wird. Was? Ärgere dich nicht. Ich sage das nur, um dich zu trösten, für den Fall, dass du heute Nacht ganz gewöhnlich in deinem Bette sterben solltest. Die Pest grassiert sehr stark. Daran habe ich nie gedacht. Oh Gott, spare mich für das Martyrium auf. Wie kann man den Geist seines Bruders mit einem solchen Gedanken beunruhigen? Man mache mich sofort zum Märtyrer. Ich werde des Nachts sterben und in die Hölle fahren. Du bist ein Zauberer. Oh. Du hast den Tod in meine Seele gepflanzt. Oh. Sei verflucht. Sei verflucht. Oh, was soll das, Bruder? Zorn? Gewalt? Die Hand gegen einen christlichen Bruder erheben? Du hast es leicht, du bist stark. Deine Nerven sind in Ordnung, aber ich bin durch und durch krank. Ich habe alle meine Nerven versoffen. Ich werde die ganze Nacht von Entsetzen gequält werden. Oh, nimm dir das nicht so zu Herzen, Bruder. Wir sind alle Sünder. Ja, ich glaube selbst, dass ihr alle so schlecht seid wie ich, wenn die Wahrheit bekannt würde. Ist das ein Trost für dich? Bitte, Mensch, bete. Beten? Was hat das Beten für einen Sinn, wenn wir Martyrien erleiden, werden wir in den Himmel kommen? Ob wir jetzt beten oder nicht? Was heißt das? Was heißt das, nicht beten? Bete augenblicklich, du Hund, du faules Biest, du schleimige Schlange, du verdammter Ziegenbock. Ja, schlag mich, gib mir einen Fußtritt. Ich vergebe dir, bedenke das. Pfui. Lieber Bruder, wenn du nichts dagegen hast, nur mir zuliebe. Was denn? Gib ihm keine Tiernamen, wir haben kein Recht dazu. Ich habe unter Hunden so gute Freunde gehabt. Eine gezähmte Schlange ist die beste Gesellschaft. Ich wurde mit Ziegenmilch großgezogen. Ist es den Tieren gegenüber recht, wenn man seinesgleichen einen Hund, eine Schlange oder einen Ziegenbock nennt? Ich wollte damit doch nur sagen, dass diese Tiere keine Seele haben. Oh, glaube mir, sie haben eine Seele, genauso wie du und ich. Ich glaube, dass ich ernstlich nicht damit einverstanden wäre, in den Himmel zu kommen, wenn ich dächte, dass es dort keine Tiere gibt. Oh ja. Bedenke doch, wie sie hier zu leiden haben. Das ist wahr. Ja, das ist gerecht. Sie werden ihr Teil im Himmel bekommen. Das fehlte noch. Was sagst du da? Nichts. Kommen die Tiere in den Himmel oder nicht? Ich habe nie gesagt, dass sie nicht in den Himmel kommen. Kommen sie hinein oder nicht? Sie kommen hinein, ja. Sie kommen hinein. Fluch dir, dass du mich ängstigst. Achtung! Stillgestanden! Gefangener, aufstehen! Verbindung. Ich weiß, was du bei der Mahlzeit sein wirst. Das Brechmittel. Es ist zu schrecklich. Ich bin noch nicht reif für den Tod. Reif als für das Leben, du Schwein. Gladiatorenkampf Nummer 6. Pretiarius versus Secutor. Los, los, los, los! Macht, dass ihr in die Arena kommt. Ihr beiden. Werden sie einander wirklich töten? Ja, wenn die Zuschauer ihre Daumen nach unten kehren. Was weißt du denn davon? Die Zuschauer. Glaubst du, wir würden dem Gesindel zuliebe einen Mann, der vielleicht 50 Talente wert ist, töten? Ich möchte einen meiner Gladiatoren dabei erwischen. Ich dachte... Du dachtest. Wer kümmert sich darum, was du denkst? Du wirst rechtzeitig genug getötet werden. Dann wird also außer uns armen Christen nie jemand getötet. Wenn die vestalischen Jungfrauen ihre Daumen abwärts kehren, das ist eine andere Sache. Die sind Damen von Rang. Mischt sich jemals der Kaiser ein? Oh ja. Er dreht seine Daumen rasch genug in die Höhe, wenn die vestalischen Jungfrauen einen seiner Lieblingskämpfer töten lassen wollen. Aber tun sie denn manchmal nicht nur so, als ob sie einander töten wollten? Warum sollte man nicht so tun, als ob man stürbe? Sich hinausschleppen lassen wie ein Toter und dann aufstehen und nach Hause gehen wie ein Schauspieler. Ich will dir etwas sagen. Du möchtest zu viel wissen. Was den neuen Löwen betrifft, wird es kein Tun, als ob man stürbe geben. Lass dir das genügen. Oh Gott. Er ist hungrig. Oh Gott, kannst du nicht aufhören, darüber zu sprechen? Ist es nicht ohne dich schon schlimm genug für uns? Ich freue mich, dass er hungrig ist. Ich wünsche dem armen Tier nicht, dass es leidet. Aber sein Vergnügen wird dann umso größer, wenn er mich frisst. Es hat alles auch eine heitere Seite. Kerl, sei doch nicht eigensinnig, hörst du? Geh mit mir und wirf die Prise Weihrauch auf den Altar. Das ist alles, was du zu tun hast, um freigelassen zu werden. Lieber nicht. Ich könnte der Diana nicht opfern. Sie ist eine Jägerin, weißt du, und tötet Tiere. Das macht nichts. Du kannst deinen Altar selbst wählen. Opfere Jupiter, der liebt die Tiere. Er verwandelt sich selbst in ein Tier, wenn er von seinen Herrscherpflichten ausruht. Nein, ich kann mich auf diese Weise nicht retten. Wenn du es mir richten könntest, dass ich opferte, wenn niemand dabei wäre, hätte ich nichts dagegen. Aber ich muss mit den anderen in die Arena gehen. Das ist Ehrensache, weißt du? Ehre. Die Ehre eines Schneiders. Vielleicht ist der Ausdruck Ehre etwas übertrieben. Dennoch, weißt du, könnte ich nicht zugeben, dass die Schneider durch mich in schlechten Ruf kämen. Was von alledem wird dir noch wichtig scheinen, wenn du erst den Atem der Bestie riechst und siehst, wie sie ihre Kinnladen öffnet, um dir die Kehle aus dem Leib zu reißen. Ich kann das nicht ertragen. Wo ist der Altar? Ich will opfern. Du abtrünniger Hund, du Ischariot. Ich werde später bereuen. Ich bin vollkommen bereit, in der Arena zu sterben. Ich will als Märtyrer sterben und in den Himmel kommen. Aber nicht diesmal, nicht jetzt. Will mir niemand sagen, wo der Altar ist? Bruder, ich könnte das nicht tun, nicht einmal dir zuliebe. Verlang es nicht von mir. Dann kann ich dir nicht helfen. Aber ich würde mich an deiner Stelle nicht durch das Benehmen eines solchen Schweines beeinflussen lassen. Friede, Friede. Versuche ihn nicht, Chef. Hebe dich weg von ihm, Satan. Für zwei Humpen würde ich heute am liebsten selbst in die Arena gehen und dir es heimzahlen, dass du es wagst, so mit mir zu sprechen. Bruder, Bruder, du vergisst dich. Oh, mein Temperament, mein böses Temperament. Bruder, vergib mir. Mein Herz war voll Bitterkeit. Ich hätte an deine teure, kostbare Seele denken sollen. Quatsch! Und ich vergaß alles. Ich dachte nur noch daran, dich zum Kampf herauszufordern. Also doch! Oh, gib dem Stolz und dem Zorn nicht nach, Bruder. Ich könnte das so leicht. Ich könnte... Eva! Eva! Ach, das ist ja eine schöne Bescherung. Wer hat den Christen in die Höhlen reingelassen, als wir den Löwen holten, ne? Niemand ließ ihn ein. Er hat sich selber eingelassen. Na, Der Löwe hat ihn aufgefressen. Oh, der arme Unglückliche. Der Abtrünnige ist krepiert. Gelobt sei Gottes Gerechtigkeit. Das arme Tier war am Verhungern. Es konnte sich nicht anders helfen. Was? Ihn aufgefressen? Wie entsetzlich. Geschah dem Lumpen ganz recht. Der Kaiser wird lachen, wenn er das hört. Jetzt, wo sein Hunger gestillt ist, wird er eine Woche lang keinen anderen Christen auch nur eines Blickes würdigen. Hättest du ihn nicht retten können, Bruder? Retten? Ihn aus den Klauen eines Löwen retten, den ich eben erst durch Hunger toll gemacht hatte. Er hat ihn verschlungen, ehe man Mau sagen konnte. Armer Spinto. Und es wird nicht einmal als Martyrium zählen. Geschieht ihm schon recht. Wer hieß ihn dem Löwen in den Schlund hineinlaufen, ehe man es von ihm verlangte? Vielleicht wird der Löwe mich jetzt nicht fressen. Ja, das sieht einem Christen ähnlich. Denkt nur an sich selbst. Was soll ich aber tun? Was soll ich dem Kaiser sagen, wenn er einen meiner Löwen sieht, wie er halb verschlafen in die Arena kommt? Sage gar nichts. Gib deinem alten Löwen etwas Magenbitter und ein Stückchen gebackenen Fisch, um seinen Appetit zu reizen. Ja, du hast leicht reden, aber... Psst. Achtung da! Der Kaiser! Guten Morgen, Freunde. Segen Cäsar und Verzeihung. Es gibt keine Verzeihung für das Christentum. So habe ich es nicht gemeint, Cäsar. Ich meinte, dass wir dir verzeihen. Eine unbegreifliche Dreistigkeit. Weißt du denn nicht, Weib, dass der Kaiser kein Unrecht begehen und dass ihm deshalb nicht verziehen werden kann? Der Kaiser wird wohl anderer Meinung sein. Einerlei. Wir verzeihen ihm. Metellus, du siehst jetzt den Nachteil von zu großer Strenge. Diese Menschen hegen keine Hoffnung. Es gibt daher nichts, was sie davon abhält, mir zu sagen, was sie wollen. Sie sind beinahe so impertinent wie die Gladiatoren. Wo ist der griechische Zauberer? Hier, euer Gnaden. Euer Gnaden. Gut. Ein neuer Titel. Nun, was für Wunder kannst du vollbringen? Ich kann Warzen kurieren, indem ich sie mit meiner Schneiderkreide einreibe. Und mit meiner Frau leben, ohne sie zu prügeln. Ist das alles? Ihr kennt sie nicht, sonst würdet ihr das nicht sagen. Es ist gut, mein Freund. Wir werden zweifellos dazu beitragen, dass du glücklich erlöst wirst. Wer von euch ist Ferovius? Ich bin's. Man sagt mir, dass du fechten kannst. Fechten ist leicht. Ich aber kann sterben, Cäsar. Das ist noch leichter, nicht wahr? Nicht für mich, Cäsar. Der Tod fällt meinem Fleisch schwer. Und fechten fällt meinem Willen sehr leicht. Ach, ich sinne, ich sinne, der ich bin. Metellus, ich möchte diesen Mann in der prätorianischen Garde haben. Lieber nicht, Cäsar. Er sieht wie ein Spielverderber aus. Es gibt Männer, die eine Art wandelndes Gewissen sind. Er würde dafür sorgen, dass wir uns alle unbehaglich fühlen. Aus diesem Grunde wäre es vielleicht gut, ihn zu nehmen. Ein Kaiser kann nie zu viele Gewissen haben. Hör, Ferovius. Ihr sollt heute Waffen haben. Und jeder Christ soll nicht mehr als einen Gladiatoren bestehen. Wenn du die Arena lebend verlässt, will ich dir jede Bitte gewähren und dir einen Platz in der prätorianischen Garde geben. Und selbst wenn die Bitte dahin ginge, dass dir über deinen Glauben keine Fragen gestellt werden dürfen, werde ich sie vielleicht nicht abschlagen. Ich will nicht kämpfen, ich will sterben. Besser zu den Erzengeln eingereiht werden, als zur prätorianischen Garde. Ich kann nicht glauben, dass die Erzengel, wer immer sie sein mögen, es nicht vorziehen würden, ihre Rekruten aus der prätorianischen Garde zu nehmen. Immerhin, wie du willst. Kommt, lasst uns das Schauspiel sehen. Welche Nummer ist an der Reihe? Mit eurer Erlaubnis, Cäsar, Nummer 11. Gladiatoren und Christen. Großartig. Die Stunde hat geschlagen, Ferovius. Ich werde in meine Loge gehen und zusehen, wie du getötet wirst, da du die prätorianische Garde ausgeschlagen hast. Ferovius, lebe wohl. Ruhe! Ihr Christen müsst kämpfen. Da, bewaffnet euch. Gut. Ich will mit dem Schwert in der Hand sterben, um den Leuten zu zeigen, dass ich kämpfen könnte, wenn es der Wille meines Herrn wäre. Und dass ich den Mann, der mich tötete, töten könnte, wenn es mir bliebte. Lege diesen Panzer an. Kein Panzer. Tu, was man dir sagt. Nimm diesen Panzer. Keinen Panzer, habe ich gesagt. Und was soll ich sagen, wenn man mich anklagt, dass ich einen nackten Mann hineinschicke, um gegen meine Bewaffneten zu kämpfen? Sprich deine Gebete, Bruder, und fürchte die Großen dieser Welt nicht. Blech, du dickköpfiger Narr. Lebe wohl, Bruder Ferovius, bis wir uns im süßen Jenseits wiedersehen. Du kommst auch dran, jetzt gleich. Nimm ein Schwert und zieh jeden Panzer an, der dir nur irgendwie passt. Nein, ich kann nicht fechten. Ich hatte nie den nötigen Hass. Ich muss mit der Dame den Löwen vorgeworfen werden. Dann geh aus dem Weg und halt's Maul. Nun also, seid ihr alle bereit? Der Himmel gebe mir Kraft. Ah, das erschreckt dich, nicht wahr? Mann, es gibt keinen Schrecken, der dem Schrecken dieses Tones wie mich gliche. Wenn ich eine Trompete höre, läuft Feuer durch meine Adern. Ich fühle, dass mein Blut hinter meinen Augen heiß aufsiedet. Ich muss losgehen, ich muss reinhauen, ich muss siegen. O Brüder, betet, beschwört mich. Erinnert mich daran, dass meine Ehre fällt, wenn ich mein Schwert erhebe. Und dass mein Herr und Meister dann nochmals gekreuzigt wird. Denke nur daran, wie grausam du den armen Gladiatoren wehtun könntest. Es tut einem Manne nicht weh, wenn man ihn tötet. Nichts als der Glaube kann dich retten. Glaube? Welcher Glaube? Es gibt zwei Glauben. Da ist unser Glaube und da ist der Glaube des Kriegers, der Glaube an den Kampf, der im Schwerte Gott sieht. Was tun, wenn dieser Glaube mich überkäme? Du wirst deinen wahren Glauben in der Stunde der Prüfung finden. Das ist es, was ich fürchte. Dass ich ein Kämpfer bin, das weiß ich. Woher soll ich ebenso sicher wissen, dass ich ein Christ bin? Wirf das Schwert fort, Bruder. Ich kann nicht. Es klebt an meiner Hand. Aber wenn du deinen Glauben abschwören willst, Bruder, warum willst du es nicht tun, ohne jemanden zu verletzen? Kämpfe nicht mit ihnen. Verbrenne den Weihrauch. Den Weihrauch verbrennen? Niemals. Das ist nur Stolz, Ferovius. Nur Stolz? Ha, was ist edler als Stolz? Oh, ich bin der Sünde anheimgefallen. Ich bin stolz auf meinen Stolz. Man sagt, dass wir Christen die stolzesten Teufel auf Erden und dass nur die Schwachen demütig seien. Oh, ich bin schlimmer als du. Ich sollte dich in den Tod schicken und ich versuche dich. Du musst wie ein Lamm zur Schlachtbank gehen, Bruder. Lass sie toben und töten. Lass uns tapfer sein und leiden. Ja, so ist recht. Nicht wie ein Lamm, das vom Metzger erschlagen wird, aber wie ein Metzger, der sich erschlagen ließe von einem dummen Widder, dessen Kopf er mit einem einzigen Ruck vom Rumpfe trennen könnte. Bist du hier, Hauptmann? Bist du gekommen, um mich sterben zu sehen? Ich habe Dienst beim Kaiser, Lavinia. Gehört es zu den Obliegenheiten deines Dienstes, uns auszulachen? Nein, das gehört zu meinem Privatvergnügen. Dein Freund da ist ein Humorist. Ich habe darüber gelacht, dass er dir riet, du mögest an dich denken, um dein Herz zu stärken. Ich sage, denke an dich und verbrenne den Weihrauch. Er ist kein Humorist. Er hatte recht. Du solltest das wissen, Hauptmann. Du hast dem Tode ins Auge gesehen. Nicht einem sicheren Tod, Lavinia. Nur dem Tod in der Schlacht, der mehr Menschen verschont als der Tod im Bett. Du siehst dem sicheren Tod ins Auge. Dir bleibt in deinem Wahn nichts übrig als dein Glaube. Sind deine christlichen Märchen wahrer als unsere Märchen von Jupiter und Diana, an die ich ebenso wenig glaube wie der Kaiser oder irgendein gebildeter Mensch in Rom? Hauptmann, alles das bedeutet mir jetzt nichts. Ich will nicht behaupten, dass der Tod etwas Furchtbares sei. Aber ich behaupte, dass er so wirklich ist, dass alle Einbildung, alle Märchen, wie du sie nennst, zu bloßen Träumen verblassen. Ich weiß jetzt, dass ich nicht für Märchen oder Träume sterbe. Hast du von dem entsetzlichen Ereignis gehört, das hier geschah, während wir warteten? Ich hörte, dass einer von euren Kameraden davon stürzte und geradewegs in den Rachen des Löwen lief. Ich lache darüber. Dann verstehst du nicht, was das bedeutet hat. Es bedeutete, dass ein Mensch nicht für ein Märchen und für einen Traum sterben kann. Keiner von uns hat an die Märchen und Träume inniger geglaubt als der arme Pinto. Aber er konnte der großen Wirklichkeit nicht ins Auge sehen. Was er meinen Glauben genannt hätte, ist Minute für Minute hingeschwunden, während ich hier gesessen habe vor dem Tode, vor dem alle Märchen und Träume in nichts zerflossen sind. Bist du also im Begriff, für nichts zu sterben? Ja. Das ist das Wunderbare. Seit all die Märchen und Träume verflogen sind, seitdem zweifle ich keinen Augenblick mehr, dass ich für etwas Größeres als für Märchen und Träume sterben muss. Ja, aber wofür? Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass ich für Gott sterben werde. Nichts anderes ist wirklich groß genug, um dafür zu sterben. Was ist Gott? Wenn wir das wissen, Hauptmann, werden wir selbst Götter sein. Lavinia, komm herab auf die Erde. Verbrenne den Weihrauch und heirate mich. Mein Hauptmann, würdest du mich heiraten, wenn ich am Tage der Schlacht die Fahne sinken ließe und den Weihrauch verbrennte. Die Söhne geraten ihren Müttern nach, wie du weißt. Willst du, dass dein Sohn ein Feigling sei? Bei der großen Diana, ich glaube, ich würde dich erdrosseln, wenn du jetzt nachgibst. Die Hand Gottes ruht auf uns, Hauptmann. Ach, was für ein Unsinn ist das alles! Und was für eine Ungeheuerlichkeit, dass du für einen solchen Unsinn sterben sollst! Und dass ich hilflos zusehen soll, wenn meine ganze Seele sich dagegen empört! Stirb denn, wenn du musst. Aber ich kann wenigstens erst dem Kaiser und dann mir selbst den Hals durchschneiden, wenn ich dein Blut fließen sehe. Der Kaiser! Die Christen wollen nicht kämpfen. Und eure armseligen Gladiatoren können sich das Blut nicht genug in Wallung bringen, um sie anzugreifen. An allem ist dieser Christ mit den glutvollen Augen schuld. Lass deine Peitsche holen! Jawohl! Wenn sie das nicht rühren wird, bringt glühende Eisenstangen. Dieser Mensch ist wie ein Fels! Oh, das ist unwürdig! Können Sie ihn nicht töten, ohne ihn zu entehren? Das ist fürchterlich. Jetzt will ich kämpfen. Man darf Ferovius nicht schlagen. Ich will in die Arena um Ferovius töten. Was glaubst du, ist passiert? Was kann passieren? Man tötet sie wahrscheinlich. Androklus! Androklus! Was ist geschehen? Frag mich nicht. Etwas Entsetzliches. Bringt Körbe für den Peitscher! Er ist in Stücke gehauen! Mehr oder weniger alle in Stücke gehauen. Stellt euch das vor, Jungs. Er hat sie alle getötet. Herrlich! Er soll einen Lorbeerkranz haben. Verloren! Verloren! Für immer verloren. Ich habe meinen Herrn verraten. Schlagt mir die rechte Hand ab. Sie hat Gott beleidigt. Ihr habt Schwerter. Meine Brüder, schlagt zu. Nein, nein! Was hast du getan, Ferovius? Ich weiß es nicht. Aber es war Blut vor meinen Augen und Blut klebt an meinem Schwert. Was bedeutet das? Was es bedeutet? Es bedeutet, dass du der größte Mann in Rom bist. Es bedeutet, dass du einen goldenen Lorbeerkranz haben sollst. Herrlicher Fechter. Ich werde in der Geschichte fortleben. Wann hat je zuvor ein nackter Mann 6 der tapfersten und besten Bewaffneten erschlagen? Der Christenverfolgung soll ein Ende gemacht werden. Wenn Christen so fechten können, dann will ich, dass mehr Christen für mich fechten. Ich befehle, dass alle Gladiatoren Christen werden. Hört ihr? Komm, Lavinia. Cäsar, dieses Weib ist die Schwester des Ferovius. Wenn sie den Löwen vorgeworfen wird, wird ihr Bruder sich vor Gram verzehren. Er wird an Gewicht verlieren, seine gute Form einbüßen. Den Löwen? Unsinn. Gnädige Frau, ich bin stolz auf die Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Euer Bruder ist der Stolz Roms. Aber meine Freunde hier, müssen sie sterben? Sterben? Gewiss nicht. Meine Damen und Herren, ihr seid alle frei. Geht unter die Zuschauer und genießt das Schauspiel, zu welchem euer Bruder so herrlich beigetragen hat. Cäsar, ich muss einen Christen für den Löwen haben. Das ist dem Publikum versprochen worden. Und es wird die Dekorationen zertrümmern, wenn man es enttäuscht. Richtig. Wir müssen jemand für den neuen Löwen haben. Wirf mich ihm vor. Lass den Abtrünnigen zugrunde gehen. Nein. Du würdest ihn in Stücke reißen, mein Freund. Und wir können es uns nicht leisten, Löwen zu vergeuden, als wenn es bloß Sklaven wären. Wir müssen aber jemanden haben. Äußerst unangenehm wahrhaftig. Warum nicht diesen kleinen Griechen? Er ist kein Christ, sondern ein Zauberer. Ausgezeichnet. Der wird sich sehr gut eignen. Nummer 12. Der Christ für den neuen Löwen. Na, schließlich hat es ja sein müssen. Ich will an seiner Stadt hingehen, Cäsar. Frage den Hauptmann, ob das Volk nicht am liebsten sieht, wie ein Weib in Stücke gerissen wird. Er hat mir das gestern gesagt. Daran ist etwas. Gewiss ist das zu erwägen. Nein, beim Glauben eines Christen und der Ehre eines Schneiders. Ich nehme das Los an, das auf mich gefallen ist. Wenn meine Frau kommt, grüßt sie vielmals und sagt, dass ich ihr wünsche, sie möge mit meinem Nachfolger glücklich sein. Der arme Kerl. Cäsar, geh in deine Loge und sieh zu, wie ein Schneider sterben kann. Mach Platz dort für Nummer 12. Da bin ich nun mitten in der Arena. und alle starren mich an. Wie still es ist. Wo ist denn der Löwe? Lieber Gott, mach mich stark. Sie ziehen das Gitter hoch. Oh, der Löwe. Ich bin ihn. Er kommt. Er schnauft. Ich darf ihn nicht ansehen. Er stößt mich an. Warum schnappt er nicht? Oh Gott, mach schnell. Was ist das? Das ist ja... Ja, das ist ja mein Löwe, Pöwe. Oh, komm in meine Arme. Ja, du kennst deinen Andi-Mandi. Tanzen wir raus. Weg, weg von den Leuten hier. Meine Freunde, etwas Unglaubliches, etwas Wunderbares hat sich zugetragen. Ich kann an der Wahrheit des Christentums nicht länger mehr zweifeln. Dieser christliche Zauberer. Wenn ich nur wüsste, warum die alle so vor uns davonlaufen. Zauberer, ich befehle dir, diesen Löwen sofort zu töten. Er ist des Hochverrats schuldig. Lauf nicht davon, Herr. Er kann das Anspringen nicht lassen, wenn du läufst. Fürchte dich nicht vor ihm. Ich fürchte mich nicht vor ihm. Bleib zwischen uns. Man darf sich niemals vor Tieren fürchten, Euer Gnaden. Das ist das große Geheimnis. Komm jetzt, Tommy, und sprich freundlich mit dem Kaiser. Dem großen, guten Kaiser, der die Macht hat, uns allen den Kopf abschneiden zu lassen, wenn wir uns nicht sehr ehrerbietig gegen ihn benehmen. Oh, du böser, schlimmer Tommy, was ist das für ein Benehmen? Jetzt werde ich aber wirklich böse werden, Tommy. Ich will euch was sagen, Herr. Er glaubt, dass wir beide, ihr und ich, nicht Freunde sind. Freunde? Du verdammter Schuft! Wir dürfen ihn nicht wütend werden lassen. Ihr müsst ihm zeigen, dass ihr mir besonders gewogen seid, wenn ihr so herablassend sein wollt. Schau, Tommy, der liebe Kaiser ist Andi Mandis bester Freund auf Erden. Er liebt ihn wie einen Bruder. Du Hund von einem griechischen Schneider. Ich will dich bei lebendigem Leibe verbrennen lassen, weil du es gewagt hast, die göttliche Person des Kaisers zu berühren. Oh, sprecht nicht so. Er versteht jedes Wort. Ich glaube, er wird euer Gnaden anspringen. Wenn ihr nichts dagegen habt, sagt etwas Freundliches. Mein teuerster Herr Androklus, mein liebster Freund, mein lang entbehrter Bruder, komm in meine Arme. Da seht, euer Gnaden, ein Kind könnte jetzt mit ihm spielen. Seht. Es erfordert etwas Nerven. Wir wollen den Hof einlassen und ihn erschrecken. Glaubst du, dass wir vor dem Löwen sicher sind? Jetzt ganz sicher, Herr. Heda, ihr alle, die ihr in Hörweite seid, kehrt ohne Angst zurück. Cäsar hat den Löwen gezähmt. Fort mit Ketten und Eisenstangen. Ich habe die Bestie unterjocht. Es ist seltsam, dass ich, der ich keinen Menschen fürchte, ein Löwen fürchten sollte. Jeder Mensch fürchtet etwas, Ferovius. Wie steht es jetzt mit der Prätorianergarde? In meiner Jugend betete ich zu Mars, dem Gotte des Krieges. Ich habe mich von ihm abgewendet, um dem christlichen Gott zu dienen. Aber heute hat mich der christliche Gott verlassen. Der christliche Gott ist noch nicht da. Inzwischen nehme ich den Dienst in der Garde an, Cäsar. Sehr weise gesprochen. Was sagst du, Lavinia? Willst du auch klug sein? Nein. Ich will für die Ankunft des Gottes kämpfen, der noch nicht da ist. Darf ich kommen und manchmal mit dir darüber streiten? Ja, mein Hauptmann, das darfst du. Und jetzt, meine Freunde, obgleich ich, wie ihr seht, diesen Löwen nicht fürchte, ist die Gefahr seiner Gegenwart doch groß. Denn kein Mensch kann ganz genau wissen, was ein Löwe im nächsten Augenblick tun wird. Cäsar, gib uns den griechischen Zauberer als Sklaven für die Menagerie. Er versteht, mit Tieren umzugehen. Nicht, wenn sie in Käfigen sind. Man sollte sie nicht in Käfige sperren. Man muss sie freilassen. Ich gebe diesen Zauberer dem ersten Manne zum Sklaven, der ihn ergreifen kann. Du siehst, wie großmütig wir Römer sind, Androklus. Wir gestatten dir, in Frieden zu gehen. Ich danke euer Gnaden und euch allen, meine Damen und Herren. Komm, Tommy, solange wir zusammenhalten, kein Käfig für dich, keine Sklaverei für mich. Musik.